Kapitel 13. Gans? Guten Tag, Frau Gans. Mein Name ist Augustin. Ich hätte gern Ihren Mann gesprochen. Meinen Mann? Ja, Moment, den muss ich erst holen. Der ist draußen beim Vieh. Warten's doch einen Moment, bitte. Ach, da kommt er grad rein. Gustav, für dich. Gans? Guten Tag, Herr Gans. Hier ist Augustin. Ah, grüße Gott, Herr Augustin. Ich habe gerade Ihren Brief bekommen und... Ja, mei, wissen Sie, so ein Pech aber auch, das mit dem Unwetter. Ja, ich hab's in der Zeitung gelesen. Die ganze Ernte, das ganze Getreide ist hin. Der Hagel hat alles kaputt gemacht. Ich sag Ihnen, so ein Pech aber auch. Und alles ist so gut dagestanden vorher. Wir haben ja heuer mit einer Rekordernte gerechnet. Und jetzt so ein Unglück. Ja, das kann ich schon verstehen. Und verkaufen tun wir da jetzt auch nichts. Das ist ja klar, wo alles hin ist. Hm, ja, ja. Und da liegt auch das Problem. In Ihrem Brief schreiben Sie, Sie hätten gern monatliche Teilzahlungen. Ja. Also nicht den ganzen Betrag auf einmal. Ja. Da wollen wir Ihnen auch gern entgegenkommen. Aber immerhin geht es um fast 100.000 Euro. Da werden Sie verstehen, dass wir eine Vereinbarung treffen müssen. Hm, ja. Also, ich kann Ihnen folgenden Vorschlag machen. Sie bezahlen in Raten immer am Anfang des Monats. Und solange Sie in Raten zahlen, berechnen wir Ihnen 2% Zinsen auf den Restbetrag. Das heißt, auf die Summe, die noch offen ist. Wenn Sie dann von Ihrer Versicherung das Geld haben, zahlen Sie den Rest komplett. Ja, wenn die Versicherung zahlt. Das weiß man ja vorher nie. Die stellen sich da immer so an. Und dann die Politiker. Ja, also ich denke, die Politiker werden schon dafür sorgen, dass Sie eine Entschädigung bekommen. Das ist doch da normalerweise immer üblich. Ja, mei, wissen's, die reden bloß immer. Also, Herr Gans, sind Sie mit unserem Vorschlag einverstanden oder nicht? Wir sind da eigentlich sehr entgegenkommend Ihnen gegenüber. Bei der Summe? Ja, ja, ist ja recht. Dann machen wir das halt so. Gut, ich schicke Ihnen also eine Vereinbarung. Die unterschreiben Sie und schicken Sie mir dann bitte gleich zurück. Ja. Sie haben das morgen oder übermorgen? Ja. Also, dann verbleiben wir so. Wenn es Fragen gibt, melden Sie sich einfach bei mir. Einverstanden? Ja. Einen schönen Tag noch, Herr Gans. Und auf Wiederhören. Wiederhören.